auf der Welt ist meine Barbara. Was mir an ihr gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Sie hat so himmelblaue Augen und einen purpurroten Mund. Ja, ja, sie ist so wunderbar, die schwarze Barbara. Im Wald in der Schenke zum Kürassier klopft zur Nachtzeit durstig ich an. Es öffnet die schwarze Barbara, es schenkt ein der grobe Johann. Schenkt ein, er wird schenkt ein, dein Kretzer brennt und raubt mir den Verstand. Wär deine schwarze Tochter nicht, du hättest mich nie gekannt. Wär deine schwarze Tochter nicht, du hättest mich nie gekannt. Ja, ja, die schönste auf der Welt ist meine Barbara. Was mir an ihr gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Sie hat so himmelblaue Augen und einen purpurroten Mund. Ja, ja, sie ist so wunderbar, die schwarze Barbara. Im Wald in der Schenke zum Kürassier schließt der Schankwirt rasselnd das Tor. Die Uhren, sie zeigen auf Mitternacht und ich steige die Stiegen empor. Lässt du mich ein ins Kämmerlein, dann schließen wir die Türe leise zu. Und draußen weht der Wind so kalt und rauscht sein Lied dazu. Und draußen weht der Wind so kalt und rauscht sein Lied dazu. Ja, ja, die schönste auf der Welt ist meine Barbara. Was mir an ihr gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Sie hat so himmelblaue Augen und einen purpurroten Mund. Ja, ja, sie ist so wunderbar, die schwarze Barbara. Ja, ja, die schönste auf der Welt ist meine Barbara. Was mir an ihr gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Sie hat so himmelblaue Augen und einen purpurroten Mund. Ja, ja, sie ist so wunderbar, die schwarze Barbara. Die schwarze Barbara. Die schwarze Barbara. Ja! Aus der Ferne erklingt es, irgendwo singt es, hör dir das an. Ich möchte wieder mal tanzen und denk den ganzen Tag schon daran. Komm, geh mit mir dahin, wo die Musikanten sind, wo die Musikanten sind und ihre Lieder, weil ich so fröhlich bin, wo die Musikanten sind, wo die Musikanten sind. Such ich mit dir ein bisschen Glück bei der Musik. Wenn man immer zu Haus ist, wie eine Maus ist in ihrem Loch, will man unter die Leute, Freunde und Freude brauchen wir doch. Komm, geh mit mir dahin,

Als er die Säge holen wollte, kam die Angst, ich lief davon. Ich bin bis heute unvollendet und sag mir, was macht das schon? Denn wenn ihm das Werk gelungen wär, dann wär ich heute irgendwer. Nur eines wär ich sicher nicht, ich wäre nicht mehr ich. Frauen sind bunte Falter, voller Verlangen, und schon im Blütenalter soll man sie fangen. Männer sind so wie Pferde, man kann sie kaufen, sie sind auf der Erde zum Ackern und Saufen. Lena, du liebe Lena, hör doch mein Flehen an, sei lieb zu mir. Komm in den Sattel der Liebe, wir reiten, wir reiten, wir reiten. Heute sollst du mich begleiten, morgen ein anderer vielleicht. Wirf einen neuen Gruß, schenk aus dem Fallen, Geld hab ich ja genug und heute soll es rollen. Sänger und Musikanten, seid unsere Gäste, Gaukler und Komödianten, heute gibt es ein Fest. Wein her, hoch den Pokal, Wein her und noch einmal. Komm in den Sattel der Liebe, wir reiten, wir reiten, wir reiten. Heute sollst du mich begleiten, morgen ein anderer vielleicht. Wirt, hol aus deinem Stall Hühner zum Essen, heute wollen wir einmal alle Sorgen vergessen. Liebste, so lass dir danken, füll dir den Ranzen, ich geh mit deinem Schlanken und Jungen zum Tanz. Wein her, hoch den Pokal, Wein her und noch einmal. Komm in den Sattel der Liebe, wir reiten, heute sollst du mich begleiten. Morgen ein anderer vielleicht. Du bist so schön, mein Schatz, wie Rosen im Märzen. Bleib doch an deinem Platz, hier an meinem Herzen. Ich liebte dich so sehr, doch das ist vorüber. Ich stelle fest, mein Lieber, dein Beutel ist leer. Lena, du liebe Lena, hör doch mein Flehen an, sei lieb zu mir. Komm in den Sattel der Liebe, wir reiten, wir reiten, wir reiten. Heute sollst du mich begleiten, morgen ein anderer vielleicht. Komm in den Sattel der Liebe, Lena. Wir reiten, wir reiten, Lena. Wir reiten. Lena! Heute sollst du, du mich Luda. Begleiten, Lena. Morgen ein anderer vielleicht. Komm in den Sattel der Liebe, heute sollst du mich begleiten, morgen ein anderer vielleicht. Kamst zu mir so wie ein Engel. Du hast über Nacht das große Glück zu mir gebracht. Doch nach ein paar schönen Tagen wolltest du Adieu mir sagen. Das tat mir so weh und dann nahm ich dich in den Arm. Was man liebt, hält man fest, wer sich das nicht sagen lässt, der ist selber schuld, wenn er allein bleibt. Was man liebt, treu und heiß, gibt man nicht so einfach preis. Liebe in was man liebt, das hält man fest. So viele gehen heute auseinander, denn sie wollen frei und Liebe ungebunden sein. Wenn mich fremde Augen fragen, schöner Mann, wollen wir es wagen, dann bist du bei mir und dann nimmst du mich in den Arm. Was man liebt, hält man fest, wer sich das nicht sagen lässt, der ist selber schuld, wenn er allein bleibt. Was man liebt, treu und heiß, gibt man nicht so einfach preis. Liebling, was man liebt, das hält man fest. Was man liebt und verehrt, das ist schon den Einsatz wert. Kämpfe um dein Glück, dann wird es bleiben. Was man liebt, heiß und treu, gibt man nicht so einfach frei. Liebling, was man liebt, das hält man fest, das hält man fest. Was man liebt, hält man fest, wer sich das nicht sagen lässt, der ist selber schuld, wenn er allein bleibt. Was man liebt, treu und heiß, gibt man nicht so einfach preis. Liebling, was man liebt, das hält man fest. Ho, ho, ho, was man liebt, hält man fest. Warum die Welt sich dreht, den Park am See, öde, verlassen und leer. Aber um Mitternacht kommen die Geister, da fliegen sie alle hierher. Die Prominenten vergangener Zeiten, da stehen sie alle herum und sagen, wie waren wir dumm. Ja, die Hälfte seines Lebens liebt der Mensch total vergebens, weil er sich sein Glück vermiest, statt es genießt. Denn die Hälfte aller Sachen, die dem Menschen Freude machen, macht er selber sich kaputt im Übermut. Das ist nicht gut. Friedrich der Große, Maria Theresia und Peter der russische Zar, Goethe und Schiller und Nietzsche und Wagner und Shakespeare belagern die Bar. Kaiser Napoleon, Heine und Mozart vergessen des Lebens Verdruss und kommen zu folgendem Schluss. Ja, die Hälfte seines Lebens lebt der Mensch total vergebens, weil er sich sein Glück vermiest, statt es genießt. Denn die Hälfte aller Sachen, die dem Menschen Freude machen, macht er selber sich kaputt im Übermut. Das ist nicht gut. Hört dieses Lied, so alt wie diese Welt. Es wäre schön, es langsam zu verstehen. Geister im Grand Hotel treffen sich jede Nacht, Sokrates, Hegel und Kant. Und sie parlieren und philosophieren und haben es endlich erkannt. Feinde von gestern sind Freunde von heute, vergessen sind Ehre und Glanz. Sie ziehen die große Bilanz. Ja, die Hälfte seines Lebens lebt der Mensch total vergebens, weil er sich sein Glück vermiest, statt es genießt. Freude machen, macht er selber sich kaputt im Übermut. Das ist nicht gut. Ja, die Hälfte seines Lebens lebt der Mensch total vergebens, weil er sich sein Glück vermisst, statt es genießt. Denn die Hälfte aller Sachen, die dem Menschen Freude machen, macht er selber sich kaputt. Übermut, das ist nicht gut, nicht gut. Komm, ja komm, ich zeig dir mein Land, grau wie Taubengefieder. Komm, ja komm, reich mir deine Hand, schau, das sind meine Lieder. Manchmal sieht man das Licht und die Bäume sind grün. Und die weigern sich nicht, immer wieder zu blühen. Sommernächte verzaubern jeden Stein zum Diamant. Komm, du musst nur glauben, nimm sie alle als Pfand. Komm, ja komm, ich zeig dir mein Land, Horch, Maschinengesänge. Schau, der Staub, ein goldenes Gewand schwebt über Drehorgelklänge. Und reicht euch die Hand. Schalalalala. Schalalalala. Schalalalala. Zwischen uns war doch alles klar. Unsere Tage waren sorglos heiter. Diese Liebe bricht nie entzwei, hab ich gedacht. Aber darin liegt die Gefahr, dass man glaubt, alles geht so weiter. Heute weiß ich, ich hab es mir zu leicht gemacht. Und ich warte auf ein Zeichen, auf ein kleines Wort von dir. Aber nur dein Schweigen spricht bis jetzt zu mir. Und ich warte immer weiter, ohne Sinn und ohne Ziel. Weil ich, was auch geschehen ist, dich allein nur will. Schalalalala. Schalalalala. Schalalalala. Als der andere damals kam, merkte ich erst viel zu spät, dass so manches, was harmlos scheint, erst dann nicht bleibt. Aber wenn er dich mir abnahm, ich werde auf dich warten, weil das Ende vom Lied ja doch das Leben schreit. Und ich warte auf ein Zeichen, auf ein kleines Wort von dir. Aber nur dein Schweigen spricht bis jetzt zu mir. Und ich warte immer weiter, ohne Sinn und ohne Ziel. Weil ich, was auch geschehen ist, dich allein nur will. Schalalalala. Und ich warte auf ein Zeichen. Schalalalala. Auf ein kleines Wort von dir. Aber nur dein Schweigen spricht bis jetzt zu mir. Ich warte immer weiter, schalalalala. Ohne Sinn und ohne Ziel, weil ich, was auch geschehen ist, dich allein nur will. Schalalalala. Schalalalala. Schalalalala. Drei Tage Paris. mit dir, dich als meinen Reisebegleiter nach Paris, das wünsch ich mir. Ins Olympia und in den Louvre möchte ich so gern mit dir gehen. Adamo und Mona Lisa, die möchte ich höchstpersönlich sehen. Dann denk einmal nur daran, morgen ist ein neuer Tag, der so viel dir bringen kann, wenn du selbst es wirklich willst, fängt für dich an. Adieu, mein Freund, der Sommer geht, der Abschied kommt. Es ist schon spät, mein Freund, die Blätter rot wie Rost und auf den Straßen Frost. Mein Freund, man ging zu zweit den Weg entlang, vom Wein berauscht und vom Gesang. Mein Freund, sagte nicht unser Lied, man bleibt, was auch geschieht, vereint. Lebe wohl, lebe wohl. Doch irgendwann, da fängt ein Sommer an. Lebe wohl, lebe wohl. Lebe wohl, glaub daran, mein Freund. Hörst du es nicht, was man da spielt, ist unser Lied. Wir sind nicht da, mein Freund, kennst du das Lied nicht mehr? Gibt's keine Wiederkehr, mein Freund. Lebe wohl, lebe wohl. Doch irgendwann, da fängt ein Sommer an. Lebe wohl, lebe wohl. Lebe wohl, glaub daran, mein Freund. Mein Freund. Ich seh dich an und ich freue mich, dass ich dich hab. Mir klopft das Herz wie an unserem ersten Tag. Scheint, ich hab mich noch einmal verliebt in die eigene Frau. Verliebt, verliebt in die eigene Frau. Ich bin wie am Anfang verliebt in die eigene Frau. Verliebt, verliebt in die eigene Frau. Wenn ich ihre Nähe spür, will ich einen Kuss von ihr. Sie sagt meinen Namen leis und mir wird dabei wieder kalt und heiß. So wie ein Student habe ich mich nochmal verliebt. Verliebt in die eigene Frau. Mir wird wieder klar, dass es nie eine andere gibt. Verliebt in die eigene Frau. Was war, ist ab heute vorbei. Ich buch einen Flug für zwei. Dann ist sie für mich nur da. Wir verreisen wie ein verliebtes Paar. So lange Zeit war alles so kalt und leer, denn wir lebten nebeneinander her. Und ich hab oft andere angesehen und daran gedacht, von ihr fortzugehen. Vielleicht war ich zu jung, als ich zu ihr fand. Ich habe mich ja selber noch nicht gekannt. Wie ein Kind fing ich diese Liebe an, aber mit der Zeit wurde ich ein Mann. Seltsam, ich hab mich verliebt in die eigene Frau. Verliebt, verliebt in die eigene Frau. Wie früher bin ich neu verliebt in die eigene Frau. Verliebt, verliebt in die eigene Frau. Wir gehen abends nicht mehr aus, es ist viel zu schön zu Haus. Sie weiß, was mich glücklich macht und ich will ihr nah sein. Vielleicht war ich zu jung, als ich zu ihr fand. Ich habe mich ja selber noch nicht gekannt. verliebt in die eigene mein Puls, das liegt alleine an Fräulein Schulz. Seitdem sie da ist, denk ich an sie, statt an Geschichte und an Chemie. Ja, an die Tafel schrieb ich Jeté, doch leider gab es da ein Problem. Der Herr Direktor trat plötzlich ein und rief, was soll das hier in Latein? Ja, unser Lehrer ist verliebt, er hat die Liebe nur im Sinn. Ja, unser Lehrer ist verliebt in unsere neue Lehrerin. Ich träume nur noch vom Happy End, wie ein verliebter Abiturient. Das Klassenzimmer sieht blühend aus, denn ich bring täglich ihr einen Strauß in das Katheder, an dem sie sitzt, hab ich ganz heimlich ein Herz geschnitzt. Als sie heut fragte, wer das denn war, da rief die Klasse, das ist doch klar. Ja, unser Lehrer ist verliebt, er hat die Liebe nur im Sinn. Ja, unser Lehrer ist verliebt in unsere neue Lehrerin. Wird keine froh. Heute no, morgen sie, bei Fernando, da weiß man nie. Heute sie, morgen no, bei Fernando wird keine froh. Heute no, morgen sie, bei Fernando, da weiß man nie. Ole, ole! Fernando ist ein Mann, wie das Wetter im Monat April. Er kann sich nie entscheiden, er weiß nie, was er will. Er will sich verloben und lädt alle ein, doch wenn es soweit ist, lässt er sein. Vielleicht ist die nächste schöner, doch auch mit der spielt er wieder das Spiel. Heute sie, morgen no, bei Fernando wird keine froh. Heute no, morgen sie, bei Fernando, da weiß man nie. Heute hü, morgen hot, immer wieder der alte Trott. Heute hot, morgen hü, ja so geht es auf Garantie. Ole, ole! Ole, ole! Fernando, der ist reich, darum ist er bei Damen beliebt. Jede will nur das eine, dass er sein Herz ihr gibt. Als er zu mir sagte, ich liebe nur dich, da sagte ich, gracias, ohne mich. Ja, da muss ich leider passen, mein Leben ist mir zu schade für dich. Heute sie, morgen no, bei Fernando wird keine froh. Heute no, morgen sie, bei Fernando, da weiß man nie. Einmal ja, einmal nein, ja, das geht wie beim Ringel rein. Einmal nein, einmal ja, la la la la la la la. das ist schwer. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich jemand fände. Dann wär die Einsamkeit zu Ende. Hey, wo ich geh, da frag ich, wo bist du, Mädchen meiner Träume? Denn ich sehne mich, so wie du nach Liebe, so wie du nach Liebe. Drum spiel für sie die Love Melody. Vielleicht hört auch sie das Lied der Liebe. Und dann irgendwann folgt sie diesem Klang. Drum spiel für sie die Love Melody. Hey, wo ich geh, da frag ich, wo bist du, Mädchen, meine Träume? Denn ich sehne mich, so wie du nach Liebe, so wie du nach Liebe. Die Love Melody. Vielleicht hört auch sie das Lied der Liebe. Und dann irgendwann folgt sie diesem Klang. Drum spiel für sie die Love Melody. Wo ich geh, da frag ich, wo bist du, Mädchen, meine Träume? Denn ich sehne mich, so wie du nach Liebe, so wie du nach Liebe. Wo ich geh, da frag ich, wo bist du, Mädchen, meine Träume? Denn ich sehne mich, so wie du nach Liebe, so wie du nach Liebe. Wo ich geh, da frag ich, wo bist du, Mädchen, meine Träume? Denn ich sehne mich, so wie du nach Liebe, so wie du nach Liebe. Ja, ich bin allein, was soll dabei sein? Es ist wahr, und dann, was geht euch das an? Ich brauch keinen Trost, darauf einen Toast. Prost! Ich bin kein Kind von Traurigkeit, tut mir leid, ich bin froh. Ich bin kein Kind von Traurigkeit, so gescheit bin ich schon, denn für ein Kind von Traurigkeit hat die Liebe keine Zeit. Du bist auch allein, schaust in deinen Wein. Doch so kommt das Glück nie zu dir zurück. Du brauchst meinen Trost, darauf einen Toast. Prost! Ich bin kein Kind von Traurigkeit, tut mir leid, ich bin froh. Von Traurigkeit, so gescheit bin ich schon. von Traurigkeit so gescheit. Geht was schief, doch ein Bommel kommt.